Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: germanisch-jamaikanisch Reggae aus Deutschland. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbert. This is the greatest sound that the Queen Pounds ever made. And I'm going to show you something now. I have a wicked story to tell to them. Hear me! Ich komme rum, hab viel gesehen. Istanbul, New York, erzählen. Noch überall bin ich ein bisschen traurig. Hamburgs sündige Reeperbahnmeile im jamaikanischen Stil beschrieben, was vor Jahren noch unmöglich erschien, ist heute Chartrealität. Reggae aus Deutschland ist salonfähig geworden und funktioniert auf vielfache Weise. Selbst ein Udo Lindenberg kann hier im Reggae-Mix überzeugen, bekommt Hilfe von Jan Delay und prompt kommt ein Stück heraus, das man sich anders gar nicht mehr vorstellen will. Das Thema heute im Soundcheck: germanisch-jamaikanisch Reggae aus Deutschland. Es ist ein Name, der hier ganz oben stehen sollte: Gentleman. Er tourte in den 90er Jahren noch mit diversen Hip-Hop-Crews, die immer mal wieder ein Reggae-Element in ihren Songs hatten und wurde so langsam bekannt. Der Kölner Gentleman ist ein Exportschlager in Sachen Reggae geworden und lebt und produziert mittlerweile auch in Jamaika, um die originalen Vibes seiner Musik dort einzufangen. Hören wir Gentleman mit Lonely Days. Yes, baby, give thanks for the way you make me feel. Oh gosh, this love feels so real, so real. You know that I will always be around. Just keep your feet on solid ground. Never will I make you frown. No, no. You talk about those lonely days. Can't stand it being on your own. Tell me about your lonely days. But don't you worry, I'm a coming back home. You're talking about lonely days. Can't stand it being by yourself. Tell me about your lonely days. and every word you say. And I tried my best not to stay away from you. But you come a long way, and I never regret a moment I spent with you. And I will never give you up, no matter what people might say or what they wanna do. I know that you miss my touch, just relax for a moment, baby girl. You tap out those lonely days, can't stand it being on your own. Tell me about your lonely days, but don't you worry, I'm a coming back home. You're talking about lonely days, can't stand it being by yourself. Tell me about your lonely days, you need me and no one else. Let me ensure you, baby, so you don't have to fret. Just remember when we walking through the valley, love that when we be tongue in all the struggle and we still did connect. Now we rise above that level and them can't intercept. Girl, I know you, cause you are my greatest asset. And among all the cards, you are the ace in my deck. Let me tell you this, and baby, don't you forget this. I love it, never make us upset. You talk about those lonely days, can't stand it being on your own. Tell me about your lonely days, but don't you worry, I'm a coming back home. You're talking about lonely days, can't stand it being by yourself. Tell me about your lonely days, lonely, lonely, you need lonely, me and no one else. I will never hurt you or desert you. Love you from the very day your mama birthed you, and I am certain, lady bird, you like the moon, my love is shining through your curtain. Remember when we walking in the pathway, our love was like the light that guide us right through the dark way. And now we walking on Broadway, now our love is even brighter. Yeah, talk about those lonely days, can't stand it being on your own. Tell me about your lonely days, but don't you worry, I'm a coming back home. You're talking about lonely days, can't stand it being by yourself. Tell me about your lonely days, you need me and no one else. You know that I will always be around, just keep your feet on solid ground. Never will I make you frown. My brothers, better must come. Don't look back, my sisters. Good times are straight. my brothers. Better must come. Don't look back, my sisters. Good times are straight ahead. Don't look back, my brothers. My brothers. Better must come. Sebastian Sturm ist neben Gentleman einer der ersten deutschen Sänger gewesen, der den Roots-Reggae, also den frühen Reggae à la Bob Marley und Peter Tosh, wieder auf die deutsche Landkarte brachte. Hört man sein Album Get Up and Get Going, so scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und Reggae ist in erster Linie wieder Musik im Stile eines Bob Marley. Sturm feiert schon große Erfolge in der Reggae-Community, insbesondere in Frankreich, und wird sicher auch bundesweit bekannter werden, denn näher an seine Vorbilder kann man weder optisch noch musikalisch kommen. Wir hörten den Aachener Musiker mit seiner Band Exit Airline und dem Song Don't Look Back. Reggae und seine Brüder und Schwestern wie Dub, Reggae, Dancehall haben in Deutschland längst Fuß gefasst. Jemand, der schon ziemlich lange dabei ist, ist Dr. Ringding aus Münster, alias Richard Alexander Jung, der den typischen jamaikanischen Sprechgesang, das Toasting, zur Perfektion beherrscht. Ringding ist eine internationale Bekanntheit geworden und arbeitete unter anderem mit den New Yorker Toasters und dem Rotterdam Ska Jazz, mit der Rotterdam Ska Jazz Foundation. Hören wir ihn von seinem Soloalbum mit Call the Doctor. Why says doc? Now when you think you have a check for your struck, then I'm in twice and come call the doctor, because the phone dial for me number. Zing, ziggy, ding, ding. Now me say someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Someone of a ball, someone of a known, someone of a ball for remedy. Say if you want a doctor. Them a prescribe injection. Some of the doctor them a prescribe transfusion. And some people even go a whoop your man. But listen, Dr. Ringding have a different plan. Me say me had the right kind of medication. Me cure on with lyric and of musician. Say follow Dr. Ringding on the microphone stand. Rock said the ragamuffin of the salvation. Now me say some of them bad, some of them known, some of them bad for remedy. Some of them bad, some of them known, some of them bad for remedy. Some of them bad, some of them known, some of them bad for remedy. Some of them bad, some of them known, some of them bad for remedy. Say if you want a doctor, call the doctor. Give me the doctor. Call him, no one bring him, yeah. Want a doctor, call the doctor. Give me the doctor. Uh-huh, come again, come again, come again. Want a doctor, call the doctor. Give me the doctor. Call him, no one bring him, yeah. Want a doctor, call the doctor. Give me the doctor. Uh-huh. Hey, all right. Na na na na. Na na na na. Say me. Me had the right kind of fear remedy. Me not come cure no with no surgery. But me a cure no with the hagani. Say just jump around and I move on nobody. And result no temperature to 1,000 degrees. Me say the cripple man a walk and the blind can see. Why first you feel sick, then you feel hairy. Cafe me mingle near my professionality. Want a doctor? Call the doctor. Give me the doctor. Call him, no one ring him, yeah. Want a doctor? I got, come say if you want a doctor. Der Kölner Gitarrist und Songschreiber Maxim hat mittlerweile sein drittes Album veröffentlicht. Musikalisch wandelt der Sänger auf Asphalt mittlerweile auf ganz ähnlichen Spuren wie beispielsweise ein Clüso. Unaufdringliche deutschsprachige Songs mit großem Soul- und Reggae-Anteil, die sein Leben in der Großstadt mit allen Facetten reflektieren. Auf seinem ersten Album Rückwärtsfallen überwog der Reggae-Anteil noch und kam sehr überzeugend drüber. Hören wir den Song Wenn einer stirbt, Maxim. Schmerz, du kriegst es nicht aus deinem Herz. Oh, und was das wert? Dein Kopf ist zu und deine Augen leer. Der du mal warst, der bist du nicht mehr. Oh, In Berlin hat sich nicht erst seit Seed eine Community in Sachen Dub und Reggae gebildet. Hier leben auch Rhythm and Sound, die eine neue Definition von Techno und Dub vorgemacht haben, aber auch den klassischen Reggae ganz eigen definieren. Sie haben jamaikanische Sänger, die auf ihren Techno-Reggae singen, als wären es traditionelle Klängen. Hören wir vom Album See Me Jah das Titelstück. Man nennt ihn auch das bajuwarische Urgestein. Hans Söllner ist mittlerweile eine Art Institution in Sachen Reggae und bayerische Mundart geworden. Was klingt wie zwei unvereinbare Welten, Söllner bringt es zusammen und lässt keine Möglichkeit aus, seine sozialkritischen Texten auf einer sehr persönlichen Ebene wirken zu lassen, was ihn innerhalb seiner Karriere umgerechnet 150.000 Euro Bußgeld gekostet hat, da er immer wieder mit den bayerischen Behörden aneckte. Hören wir einen typischen Söllner. Lass fliegen deine Dreads. tanze ein bisschen mit mir mit. Schüttel deinen Kopf und lass fliegen deine Dreads, deine Dreads, deine Dreads, lass fliegen. Spring ein bisschen mit mir umeinander da, geh ein bisschen auf und ab, aber lass fliegen deine Dreads, deine Dreads, lass fliegen. Das ist Frieden, das ist Freiheit, das ist Atmen, das ist Leben. Ich tanze einfach gern, ich tanze leid, ich tanze einfach gern. Das ist ein Wahnsinn, spürst du das? Das ist die absolute Revolution. Aber ich weiß, dass wir hassen dafür, weil ich das kann. Tanze ein bisschen mit mir mit, schüttel deinen Kopf und lass fliegen deine Dreads. Deine Dreads, deine Dreads, lass fliegen. Umeinander, spring ein bisschen auf und um, aber lass fliegen, deine Dreads, lass fliegen, lass fliegen. Das ist wie ein Küssen unterm Nussbaum, weil es im Berchtesgaden keine Palmen gibt. Aber ich küss einfach gern, ich küss, oh Mann, ich küss einfach gern. Wir haben noch viel, sagt das, wir haben noch viel miteinander zum Reden. Wenn die Arme nicht gab, dass die Arme und die Arme, da darf es das alles nicht geben, hey! Tanz ein bisschen mit mir mit, schüttel dein Kopf und lass fliegen. Deine Dreads, deine Dreads, deine Dreads, lass fliegen. Geh ein bisschen mit mir umeinander, spring ein bisschen auf und ab. Steh nicht hier, aber lass fliegen, deine Dreads, lass fliegen. Vorbei ist die Zeit, liegt dein Feind, oh, bloß so kannst du es überleben. Und der Sharon ist mittlerweile mein zweitbester Freund. Ich hab Eigentumswohnung von ihrem Glück in der schönsten Gegend von Babylon. Ist der Mensch nur ein Mensch, oh Gott, ist der gescheit, oh Gott, ist der gescheit, hey! Tanz ein bisschen mit mir mit, geh weiter. Schüttel deinen Kopf, schüttel deinen Kopf, schüttel deinen Kopf und lass fliegen deine Dreads, deine Dreads, lass fliegen. Geh ein bisschen mit mir auf und ab oder spring ein bisschen hin und her, aber lass fliegen deine Dreads, lass fliegen. Kein Vergleich mehr mit irgendwelchen Namen, jeder kriegt seine Zeit. Demokratisch haben sie es gewählt ins Vierte Reich. Was sei Hangfarb, was sei Lacher, was sei Gang, sag mal was war. Mir ist wurscht, ich rauch's einfach, ich rauch's, ich rauch's, ich rauch's. Ich wollte ja alle bei mir einen Schlager schreiben, ich wollte ja alle bei zum Grund priesen, schaff ich das nie. Mach meine Augen zu in der Hoffnung, dass ich morgen alles nimmer sieg. Und ich scheiß auf euer Demokratie. Yeah. Tanz ein bisschen mit mir mit. Schüttel dein Kopf und lass fliegen deine Dreads. Schüttel dein Kopf und lass fliegen deine Dreads. Deine Dreads, deine Dreads. Geh ein bisschen um und dann stell dich hier zu mir. Spring auf und ab, aber lass fliegen deine Dreads. Deine Dreads, lass fliegen. Das ist Frieden. Freiheit, Atmen und Leben. Ich tanz, ich tanz, ich tanz, hey Mann, ich tanz einfach gern. Das ist ein Wahnsinn, spürst du es nicht? Das ist die absolute Revolution. Du weißt, dass wir hassen dafür, weil ich das kann. Die Berliner Gruppe Seed ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands zurzeit. Seed ist eher eine Art Kollektiv, aus dem übrigens auch Peter Fox entstammt und ein Dauergast in den deutschen Charts. Seed gelingt es, einen Jamaika-Flair hinzuzaubern und trotzdem ihre Berliner Identität zu behalten. Neue deutsche Leichtigkeit kann man das nennen. Hören wir Seed mit Aufstehen. Geister sind weg, ich geb dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weg, sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt, wir fahren an den Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt. Gestern war's so kalt, heute ist es heiß, Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis. Radio klingt feist, gestern war in den Top Ten Scheiß, heute ist sie Kiste heiß und du tanzt, dass ich Gott für deine Kiste preise. Baby, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Das Leben ist halb vorbei, ich steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied. Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. I want to see your funny side again. Take me to your heart where it all began. I promise I'll do all I can, for this is the very last chance to let our love light shine again. Komm, wach auf, ich steh bis 10. Das Leben will ein Ausgehen. Rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Yeah, yeah. Wake up, woman. There's something that I want you to see. A brand new you and me. They're just waiting to. Here's my hand, so meet me half of the way. Sweetheart, we're sharing this day, and I don't wish to stay the way that I am. I see the circumstances are strange, how I want you to change, but still stay the same. The less that we talk, the more time to try. And while you were sleeping, time passed by. Oh, baby, lass uns gehen. Das Leben will ein Ausgehen, und das will ich sehen. Endlich aufstehen, das Radio aufdrehen. Dazu werden wir tanzen und das wird gut aussehen. Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgehen und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag, wenn wir endlich aufstehen. iFire, das ist eine Reggae-Hip-Hop-Formation aus Hamburg, deren zweites Album Bigger, Better, Hotter vor einiger Zeit erschienen ist. Und dass moderne Reggae-Musik keine abgehobene Musik für Dauerkiffer ist, beweisen iFire deutlich mit ihren Texten, sozialkritisch, witzig und mitten im Zeitgeist. Hören wir die Hamburger mit Bigger, Better, Hotter. iFire. Keine Straße ist breit genug, kein Kopf ist breit genug. Im Westen wie im Osten, überall treffen sie Blankenese, Eppendorf. Ja, Mann, sie wollen in. Oh no, yeah. Der Pimp ist unterwegs zum Schmuckgeschäft. Er kommt doch pünktlich an, wenn du Penner ihn lässt. Nur du Punk liegst ihm im Weg, trinkst genüsslich dein Becks und hast du mal einen Euro? Ist ein leiernder Text. Gitarren mit fünf Seiten ist der Beweis für schlechte Zeiten. Ein Träumer nix mehr wert in unseren nördlichen Breiten. Zudem nicht gern gesehen in den oberen Kreisen. Sind Typen ohne iPhone und frisch verarmte Waisen, denn sie sind bigger, bitter, hatter, fatter. Und was die Zeitung morgen schreibt, ey, Dild und Matter. Für lächerliches Kleingeld gibt's ein goldenes Gatter. Für das goldene Kalb eurer goldenen Statter. Bigger, bitter, hatter, fatter. Mein Haus ist bigger denn yours. Bigger denn yours. Mein Grab ist better denn yours. Better denn yours. Mein Girl ist hotter denn yours. Hotter denn yours. draußen dein Zimmer allein. Keiner kommt einfach nur so mal vorbei. Keiner von den anderen lässt dich herein. Du denkst schon, irgendwas muss mit dir sein. Die anderen sind viel zu beschäftigt, zu übernächtig. Ich hoffe, du stresst nicht. Die anderen sind viel zu beschäftigt, besser zu sein. Wie kommt es, dass du sie belässt? Ich hörst du den Chef nicht, der mit ihnen rechnet? Denkst du, sie brauchen den Check nicht? Brauchen den Check nicht, um besser zu sein? Nicht lang, dann wirst du hier verdächtig. Wirst du zu lästig, dienst im Geschäft nicht. Barbie, sie reden, sind mächtig. Sei mal kurz leise, dann hörst du sie schreien. Bigger, better, hotter, fatter. Oh no. My house is bigger than yours. Diamanten, Perlen und Klunker, einer teurer als der andere, doch keiner unter 900. Bei Kaviar und Hummer im Kaschmir-Polunder, gelangweilt, während der Rest der Welt verhungert. So sitzen sie da auf ihrem Platz und sterben fast aus Angst davor, dass einer noch mehr hat. Sie sind so arm, doch sie sind satt. Sei mal kurz leise, dann hörst du sie weinen. Bigger, better, hotter, fatter. Als badisches Abbild Jamaikas, so ist die Formation Dr. Wargle and the Radio aus Weinheim schon einmal bezeichnet worden. Und weil Weinheim klimatisch so günstig liegt, sodass es die meisten Sonnentage Deutschlands verzeichnen kann, kommt auch das karibische Flair der gestandenen Liveband auf dem Album Rockers gut rüber. Gute Laune und lässige Rhythmen. Hören wir Dr. Wargle and the Radio mit Solution. Can bring us success. No more. corriger, non, le système lui-même est la faute. Trop de corruption et trop de pollution, mais les gens ils n'ont rien à foutre. L'insatisfaction, la haine et la race se multiplient et un jour ça sautera. Et là, on se rappelle quoi ça coûte pour se battre et pour bâtir un monde sans injustice, sans pouvoir, sans militaire, sans loi et sans police. Le micro est mon âme et mes paroles mes complices, car la musique elle nous unit. Neben Gentleman ist Patrice einer der großen Eckpfeiler des deutschen Reggae. Er stammt aus der Gegend um Köln und hat eine beachtliche Karriere hingelegt und ist mittlerweile international gefragt. Einer seiner größten Hits stammt von seinem Album Free Patrician oder Patrician und nennt sich Dove of Peace. You have a license for that war, raising Saddam and Gomorrah, but what about tomorrow? Hey, Mr. President, you never present no evidence when it is fully evident that your habit needs betterment. Yes, I know who you are, but could you please breathe in this bag? And now let me see how straight a line you walk. How come you slur your speech like your words are out of reach? See, people like you just don't practice what they preach. You say the people shall not kill when you have blood on your hands. You say the people shall not steal when you just take what you can. Why can't you keep it real? Why can't you just come straight? I wonder how you sleep, or if one day you will. We got to reach up as high as we can reach. Teach those with guns the power of speech. Remove our bullets from the breach. Feather a nest for the dove of peace. For the love of peace. Gather the nest, it's in our own interest. Tell me who wants to see that red button being pressed. See, there's war in the east and there's war in the west. They say God bless us, they're saying God bless US. Why not invest the same amount of interest in some other places where the oil doesn't rest? Our people are blessed and this life is the test. I make just one request, let us clean up this mess. We got to reach up as high as we can reach. Everyone, teach those with guns the power of speech. And every son, remove our bullets from the breach. And when it's done, the feather and nest for the dove of peace. For the love of peace. For the love of peace. Drugs that we take, the doctrines in our head. I know we're not like that, I know we're not all bad. We like to see children play, see them okay. Whatever happens, why take that away? We got to reach up as high as we can reach. Everyone, teach those with guns the power of speech. In every song, remove our bullets from the breach. And when it's done, feather a nest for the dove of peace. For the love of peace, reach up as high as we can reach. Everyone, teach love to all those we can teach. And every son, remove our bullets from the breach. And when it's done, feather a nest for the dove of peace. The love of peace. Der Künstler Roya Fat Full stammt eigentlich aus Bayreuth, hat sich aber mittlerweile in Berlin niedergelassen. Wie so viele deutsche Reggae- und Dancehall-Künstler begann er mit Hip-Hop und endete bei jamaikanischen Stilen. Roya pflegt den Dancehall, ein Abkömmling des Reggae, und garniert ihn mit deutschen Texten, was gar kein Widerspruch sein muss. Sein Album Alles geht fett ist heute erschienen. Hören wir daraus den Song Nur einer. Sendung über Reggae in Deutschland ohne die Senior Allstars aus Münster, eine der besten Ska- und Reggae-Bands, die dieses Land produziert hat. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Herbst ab. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck. Thank you. We'll be right back.